Die Sands Family ist in den Mornbergen zu Hause, wo es gerade erst eine Stromversorgung gibt. Aus einem winzigen Städtchen in den Bergen hat sie einen Triumphzug angetreten, der sie in viele Länder Europas, in die USA und nach Kanada geführt hat. Höhepunkt war ein Konzert in der Carnegie Hall in New York im April 1973. Aber auch ihre Auftritte beim 4. Festival des politischen Liedes in der Hauptstadt der DDR im Februar dieses Jahres waren für die Sands Family ein Höhepunkt. Denn trotz ihres Erfolges blieb sie neben irischer Folklore bei Liedern mit hochpolitischen Inhalten. Eine LP der Sands Family liegt auf Eis, ihr Erscheinen wurde verboten. Die Sands Family singt Lieder ihrer nordirischen Heimat. Das erste Lied heißt Men Behind the Wire, Männer hinter Stacheldraht.